Kapitel 3. Die Fahrt auf dem Rhein ist wirklich schön. Vom Schiff aus können die Passagiere die ganze Landschaft sehen. Das Siebengebirge, Rolandseck. Sie fahren vorbei an schönen Dörfern, Wäldern und Weinbergen. Und sie haben einen wunderbaren Blick auf die vielen Burgen hoch auf den Felsen. Hier sehen Sie Königswinter und die Ruine Drachenfels, erklärt der Kapitän. Und hier haben wir die Burgen Ockenfels, Dattenberg und Rheineck. Alle Leute sind auf dem Sonnendeck, fotografieren und filmen. Fast alle. Der Kapitän erzählt den Passagieren von den Burgen, von früheren Zeiten und wie die Menschen am Rhein heute leben. Er macht das alles allein, denn die Reiseleiterin ist nicht da. Wo sie ist, weiß keiner. Für die Kinder Daniel und Jasmin ist das Schiff aber viel interessanter. Sie laufen die Treppen hinauf und hinunter, schauen in den Maschinenraum und entdecken überall geheimnisvolle Türen. »Schau doch mal! Was ist denn hinter dieser Tür?«, fragt Daniel plötzlich. Sie gehen an die Tür und öffnen sie leise. Dort steht mit dem Rücken zu ihnen eine Frau in einem weißen Kleid. Sie kämmt ihre langen blonden Haare und singt dabei leise. »Du? Wer ist denn das? Das ist aber komisch«, flüstert Jasmin. »Gehen wir lieber.« Vorsichtig machen sie die Tür wieder zu, aber man hört doch etwas. Schnell laufen sie weg, um die Ecke und da kommt die Reiseleiterin aus der Tür mit schwarzen Haaren und schwarzem Mantel, wie immer. »Hallo? Ist da jemand?«, ruft sie. Sie schaut sich um, aber sie sieht niemand. Jetzt schleichen die beiden auf die Kommandobrücke. »Halt! Was macht ihr hier?« »Das ist nicht erlaubt.« Klaus Klimm hat die beiden erwischt. »Entschuldigung, Herr Kapitän, wir wollten doch nur«, sagt Jasmin. »Ich bin nicht der Kapitän, ich bin der Steuermann. Aber kommt schon rein. Ich zeige euch, wie das Schiff fährt.« »Toll, danke!« Daniel freut sich besonders. »Seht ihr? Das ist das Radar, die Computeranlage und hier das Wichtigste, das Steuerrad. Probiert mal.« Und Daniel geht ans Steuerrad. »So, jetzt müsst ihr aber wieder gehen«, sagt der Steuermann. »Aber wir wollen Ihnen noch was erzählen«, beginnt Jasmin. »Ja, hinter einer Tür, da war eine weiße Frau, mit langen, blonden Haaren, sah aus wie... »Na klar, wie die Lorelei. Großvater hat so ein Buch mit Bildern«, erzählt Daniel weiter. »Seid ihr sicher? Ihr seht doch keine Gespenster, oder?« »Nein, nein, wir haben sie wirklich gesehen«, antwortet Jasmin. »Na gut, aber jetzt geht's schnell. Der Kapitän kommt gleich.« Der Kapitän kommt ins Ruderhaus. »Jens, was machst du für ein Gesicht? Was ist los?«, fragt Klaus Klimm. »Ich weiß nicht. Die Fahrt ist dieses Mal anders als sonst.« »Warum? Ist etwas nicht in Ordnung?« »Klaus, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Diese Reiseleiterin ist nie da, wenn man sie braucht. Ich musste den Passagieren die ganze Zeit Informationen über den Rhein geben. Ich mache praktisch ihren Job.« »Das geht doch nicht. Hast du ihr das schon gesagt?« »Das konnte ich nicht. Sie ist einfach weg. Und da ist noch diese Sache mit der blonden Frau.« »Welche blonde Frau?« Jetzt wird Klaus neugierig. »Zwei Passagiere haben eine blonde Frau im unteren Deck gesehen und sie sagen, die war plötzlich wieder weg. Und dann meinen die, so im Spaß, wir haben die Lorelei an Bord. Und dann lachen sie alle und schauen mich an. Wie die Kinder, ruft Klaus. Was für Kinder? Ja, da kommen zwei Kinder zu mir ins Ruderhaus und erzählen etwas von einer blonden, weißen Frau. Ich denke noch, das ist doch alles Kappes. Aber die sagen, die Frau sieht aus wie die Lorelei, wie im Bilderbuch. Mensch, machen wir uns nur nicht verrückt. Da kam keine blonde Frau an Bord. Ich bin ziemlich sicher. Aber wer weiß, vielleicht ein blinder Passagier, meint der Kapitän. Ist alles möglich. Also, ich gehe jetzt ans Ruder und du, Klaus, machst mal einen Rundgang zur Kontrolle. Nach einer halben Stunde kommt der Steuermann zurück. Nirgends eine blonde Frau, vielleicht doch ein Gespenst. Bist du Jeck? Der Kapitän kann schon wieder lachen.